Guten Morgen, Daniel. Guten Morgen, Daniel. Did you sleep well? Hast du gut geschlafen? Oh, he slept well. Oh, er hat gut geschlafen. Good. I think he came back home late last night. Ich glaube, er kam spät nach Hause letzte Nacht. Actually, Daniel never comes home late. Tatsächlich kommt Daniel nie spät nach Hause. He always comes home early. Er kommt immer früh nach Hause. Early in the morning. Früh am Morgen. Anyhow, now we're going to talk about a second aspect from Philippians chapter 3. Wie auch immer. Jetzt sprechen wir über den zweiten Aspekt von Philipper 3. That when Paul was talking in this chapter, he was all about relationship and not religion. Was Paulus in diesem Kapitel schreibt, dreht sich alles um Beziehung, nicht um Religion. It's very amazing, the relationship that Paul had with Jesus. Die Beziehung, die Paulus mit Jesus hatte, ist sehr erstaunlich. You know, and Paul made it very, very clear that Christianity has nothing to do with the religion. Und Paulus legte sehr klar dar, dass das Christentum nichts mit Religion zu tun hat. It was all about a vibrant relationship with God through Jesus Christ. Es war alles eine pulsierende, lebendige Beziehung mit Gott durch Jesus Christus. You know, I remember when I lived with my brother. Ich erinnere mich, als ich mit meinem Bruder zusammenlebte. Which was in 1985. And you know, I lived in his small apartment. Ich lebte in seiner kleinen Wohnung. And one night I woke myself up in the middle of the night because I was talking. Eines Nachts weckte ich mich selber auf, weil ich sprach. So my own voice woke me up. Meine eigene Stimme weckte mich also auf. And here is once I woke up, I began to listen to what I said. Und als ich wach war, hörte ich zu, was ich sagte. And I kept actually repeating the same thing over and over and over again. Ich wiederholte die gleiche Sache immer und immer und immer wieder. And then I suddenly realized, oh my God, what am I saying? Und plötzlich realisierte ich, oh, was sage ich da? So here is what I kept repeating. Folgendes wiederholte ich. Lord, I thank you so much that I don't have a religion, but have a relationship. Herr, ich danke dir so sehr, dass ich keine Religion habe, sondern eine Beziehung. I thank you so much that I don't have a religion, but have a relationship. Ich danke dir so sehr, dass ich keine Religion habe, sondern eine Beziehung. And then I actually woke up and realized what I kept repeating that obviously came out of my heart. Dann wachte ich tatsächlich auf und realisierte, was ich dauernd wiederholte. Es kam offensichtlich aus meinem Herz. And Paul was just like this. Und Paulus war genau gleich. Look what Paul said in verse 8 of Philippians chapter 3. Schau, was Paulus sagte in Philipper 3, Vers 8. He said, yet indeed I also count all things lost for the excellence of the knowledge of Jesus Christ, my Lord. Ja, wirklich, ich halte auch alles für Verlust um der übertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn willen. For whom I've suffered the loss of everything. Um deswillen ich alles eingebüßt habe. And I count them as poop. Und es für Dreck halte. That I may gain Christ. Damit ich Christus gewinne. Isn't that interesting? Ist das nicht interessant? So here is what Paul says. Hier ist, was Paulus sagt. All of my achievements. Alles, was ich erreicht habe. Everything that I was so proud of. Alles, worüber ich so stolz war. Everything that I was tried to conquer and I was never able to conquer. Alles, was ich erobern wollte und nie erobern konnte. Not only will I abandon them. Nicht nur werde ich dies aufgeben. No, Paul didn't say that. Nein, Paulus sagte das nicht. He said, I consider them right now as poop. Er sagte, ich achte alles als Scheiße. Isn't that interesting? Ist das nicht interessant? You know, Paul did not just consider them as poop. Weißt du, er schaute dies alles nicht nur als Kot an. Here's what we need to understand. Er machte einen Austausch. He says, I count them as poop for the excellence of the knowledge of Christ Jesus. Ich halte es für Scheiße, damit ich Christus gewinne. You see, the key word here is for. Das Schlüsselwort hier ist damit. Basically, Paul is saying, Paulus sagt grundsächlich, I'm so desperate to live in this vibrant relationship with Jesus. Ich bin so verzweifelt, in dieser lebendigen Beziehung mit Jesus zu leben, that I'm not only letting go of the things that are important. Dass ich diese Dinge, die für mich wichtig sind, nicht nur loslasse. Do you know, there's a big difference. Weißt du, da gibt es einen großen Unterschied. I've let go of huge things to follow Christ. Ich habe riesige Dinge losgelassen, um Jesus nachzufolgen. I let go of being a very successful and wealthy millionaire businessman. Ich gab auf, einen sehr erfolgreichen und wohlhabenden Milliardär-Geschäftsmann zu sein. You know, but all I did is let it go. Paulus sagte, ich ließ dies los. But Paul goes a step further. Paulus geht einen Schritt weiter. He says, I consider it as poop. Er sagte, ich achte es als Scheiße. Let me ask you a question. Lass mich dir eine Frage stellen. Have you ever been bragging about poop? Hast du schon mal über Scheiße geprahlt? Think about it. Denke darüber nach. You know, the mothers get together. Die Mamis kommen zusammen. And they all have a little baby. Und sie haben alle ihr kleines Baby mit dabei. And they bring the dirty diapers. Sie bringen die schmutzige Windel mit. And then they all open the diapers. Und öffnen sie. I say, look at the poop of my little baby. Und sagen, schau die Scheiße von meinem kleinen Baby. Look, you wanna smell the poop of my baby? Willst du an dem Kot von meinem Baby riechen? Oh, my baby made this big poopy too. Oh, mein Baby hat auch einen großen Pups gemacht. We would think that these mothers are nuts. Wir würden denken, dass diese Mütter verrückt sind. And they are. Und sie sind es. Yet we Christians do this. Und doch machen wir Christen es genauso. We get together and we boast about poop. Wir kommen zusammen und brüsten uns über Scheiße. We get together and we're so, so proud of, look at the poop that I left behind. Wir kommen zusammen und sind so stolz. Schau dir diese Scheiße an, die ich zurückgelassen habe. Poop needs to be flushed down the toilet. Scheiße muss in der Toilette runtergespült werden. And then close the lid. Und dann schließe den Deckel. Paul understood that. Paulus verstand das. He said, my relationship with Jesus is so precious that everything compared to is poop. Er sagte, meine Beziehung mit Jesus ist so kostbar, dass alles andere mit Kot verglichen werden kann. You know, once we really understand this, wenn wir dies einmal richtig verstehen, our priorities will change. Werden sich unsere Prioritäten ändern. You know, in the light of this, in diesem Licht, we can understand what Jesus said. Können wir verstehen, was Jesus sagte. Unless you do not hate father, mother, everything, you cannot be my disciple. Solange du nicht Vater, Mutter, alles hast, kannst du nicht mein Jünger sein. I can't hate them, I have to love them, the Bible said. Ich kann sie nicht hassen, die Bibel sagt, dass ich sie zu lieben habe. Yes, again, but we don't understand things because we don't understand the context. Einmal mehr verstehen wir Dinge nicht, weil wir den Kontext nicht verstehen. In what context did Jesus tell us to hate father and mother? In welchem Kontext sagte uns Jesus, dass wir Vater und Mutter hassen sollen? He did not simply say, hey, you have to hate your mom and your dad. Er sagte nicht einfach, hey, du musst deinen Vater und deine Mutter hassen. No, he compared it with the relationship of Jesus Christ. No, nein, er verglich es mit der Beziehung zu Jesus Christus. So the value that you place on anything on this earth, including your relatives and your mom and your dad. Also den Wert, den du in irgendetwas legst auf dieser Erde, deine Verwandten, deine Mutter und dein Vater mit eingeschlossen, has to look like hatred compared how important the relationship with Jesus is. Es muss wie Hass aussehen im Vergleich, wie wichtig die Beziehung zu Jesus ist. Tomorrow I'm going to tell you a shocking story. Morgen werde ich dir eine schockierende Geschichte erzählen. See ya. Gute Nacht.